Bäume. Die Tanne. Der Tannenbaum. Die Fichte. Der Fichtenbaum. Ель или пихта. Tanne. Fichte. Die Föhre. Сосна. Föhre. Die Lärche. Лиственница. Lärche. Die Zeder. Кедр. Zeder. Die Birke. Берёза. Birke. Die Espe. Осина. Espe. Die Eiche. Дуб. Eiche. Die Linde. Липа. Linde. Die Weide. Ива. Weide. Die Pappel. Topel. Pappel. Die Kastanie. Kastan. Kastanie. Die Zypresse. Kyparis. Zypresse. Die Buche. Buk. Buche. Die Esche. Jessin. Esche. Der Ahorn. Klon. Ahorn. Sträucher. Die Eberesche. Ribine. Eberesche. Der Holunder. Busina. Holunder. Der Schneeballstrauch. Kalina. Schneeballstrauch. Der Nussstrauch. Орешник. Nussstrauch. Der Wacholder. Можжевельник. Wacholder. Die Heckenrose. Куст шиповника. Heckenrose. Der Faulbeerbaum. Черемуха. Faulbeerbaum. Der Flieder. Сирень. Flieder. Beeren. Die Erdbeeren. Земляника. Erdbeeren. Die Heidelbeeren. Черника. Heidelbeeren. Die Blaubeeren. Голубика. Blaubeeren. Die Himbeeren. Malina. Himbeeren. Die Johannisbeeren. Smarodina. Johannisbeeren. Die Stachelbeeren. Крыжовник. Stachelbeeren. Die Brombeeren. Ежевика. Brombeeren. Die Preiselbeeren. Брусника. Preiselbeeren. Die Moosbeeren. Клюква. Moosbeeren. Das Sandkorn. Облепиха. Sandkorn. Pilze. Der Steinpilz. Белый. Steinpilz. Der Pfifferling. Лисичка. Pfifferling. Der Birkenpilz. Подберёзовик. Birkenpilz. Die Rotkappe. Подосиновик. Rotkappe. Der Giftpilz. Поганка. Giftpilz. Der Fliegenpilz. Мухомор. Fliegenpilz. Tiere. Wilde Tiere. Дикие животные. Wilde Tiere. Das Raubtier. Хищник. Raubtier. Der Grasfresser. Травоядное. Grasfresser. Der Tiger. Der Löwe. Der Panther. Der Leopard. Der Jaguar. Der Eber. Das Wildschwein. Kaban. Der Eber. Das Wildschwein. Der Luchs. Riss. Luchs. Der Fuchs. Lissa. Fuchs. Die Füchse. Der Hase. Seitz. Hase. Die Hasen. Der Hirsch. Alin. Hirsch. Die Hirsche. Der Wolf. Volk. Wolf. Die Wölfe. Der Bär. Medved. Bär. Die Bären. Der Igel. Josch. Igel. Der Elch. Los. Elch. Das Reh. Kasule. Reh. Die Rehe. Der Elefant. Slon. Elefant. Die Elefanten. Das Nilpferd. Begemot. Nilpferd. Die Nilpferde. Der Frosch. Liguschka. Frosch. Die Frösche. Die Kröte. Jabba. Kröte. Die Kröten. Der Maulwurf. Krot. Maulwurf. Die Schildkröte. Chiripacha. Schildkröte. Insekten. Die Libelle. Strikaza. Libelle. Die Ameise. Muravi. Ameise. Der Käfer. Juk. Käfer. Der Maikäfer. Maiskejuk. Maikäfer. Der Schmetterling. Motelok Babitschka. Schmetterling. Der Marienkäfer. Божья коровка. Marienkäfer. Die Fliege. Муха. Fliege. Die Fliegen. Die Mücke. Moschka. Mücke. Die Mücken. Die Stechmücke. Kammer. Stechmücke. Die Stechmücken. Die Biene. Pchila. Biene. Die Bienen. Die Hummel. Schmel. Hummel. Die Hummeln. Die Wespe. Assa. Wespe. Die Wespen. Fische. Der Aal. Ugr. Aal. Der Butt. Kambala. Butt. Der Kabeljau. Triska. Kabeljau. Der Barsch. Okun. Barsch. Der Sander. Sudak. Sander. Der Karpfen. Karp. Karpfen. Der Hecht. Schuke. Hecht. Die Karausche. Karas. Karausche. Die Plötze. Platwa. Plötze. Die Forelle. Die Makrelle. Skumbrie. Makrelle. Vögel. Die Schwalbe. Lastetschke. Schwalbe. Die Möwe. Tscheike. Möwe. Die Lerche. Javernak. Lerche. Die Amsel. Czurny Drost. Amsel. Die Drossel. Drost. Drossel. Die Falke. Sokol. Falke. Die Eule. Sava. Eule. Der Uhu. Filin. Uhu. Der Star. Skvarec. Star. Die Krähe. Warone. Krähe. Der Rabe. Wurm. Rabe. Der Zeisig. Tschisch. Zeisig, der Spatz, der Sperling, Vrebi, Spatz, Sperling, der Wellensittich, Волнистый попугайчик, Wellensittich, die Wellensittiche, die Nachtigall, Slavi, Nachtigall, der Kuckuck, Kukuschka, Kuckuck, der Storch, Eist, Storch, die Störche, die Meise, Sinica, Meise, der Kranich, Журавль, Kranich, die Kraniche, die Taube, Голубь, Taube, der Kolibri, die Kolibris, der Pinguin, die Pinguine, der Papagei, die Papageier. Wenn ich ein Vöglein wär und auch zwei Flügel hätt, flüg ich zu dir. Volkslied.